1 Live. Plan B. Mit Klaus Fiel. Ich wünsche dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Der Junge, der keinen Punkrock hören durfte. Der Junge, der keinen Punkrock hören durfte. Es war einmal ein Junge. Der durfte keinen Punkrock hören. Der Vater hatte es ihm verboten. Der Vater war ein Musiker. Er spielte in einem Orchester. Die zweite Geige. Manchmal befand er sich Tage oder sogar wochenlang auf Tournee. Das war eine günstige Zeit für den Jungen. Einige Mitschüler versorgten ihn dann mit Punkrock-Musik und die hörte er, so laut es eben ging, in seinem Zimmer. Allein. Sonderlich viele Freunde hatte er nicht, der arme Kerl. Er trug Hosen mit Bügelfalte und weiße Oberhemden mit Manschetten. Er musste diese Sachen tragen. Und wer so herumlief wie er, der hatte nun einmal nicht sonderlich viele Freunde. Das lag auf der Hand. Wenn er einsam aus dem Fenster blickte hinab in den Hof, riefen die Schüler dort: Du bist doof. Die meisten in seiner Klasse waren halt Punkrocker. Bei Klassenarbeiten ließ der Junge seine Mitschüler bereitwillig abschreiben. In Mathematik war er ein echtes Ass. Gerade die Punkrocker profitierten davon. Die meisten von ihnen nämlich konnten nur bis 4 zählen. Sie waren felsenfest davon überzeugt, das würde bis ans Lebensende reichen. Alle nämlich wollten später einmal in einer Punkrockband spielen und sie wussten bereits jetzt, wie und vor allen Dingen bis zu welcher Zahl hin man einen Song anzuzählen hatte. 1, 2, 3, 4. that he had discovered the Mastodon. Imagine the fate dismay when Tom discovered he was wrong. Der Junge, der keinen Punkrock hören durfte. Eines Tages im Winter war der Vater des Jungen, der keinen Punkrock hören durfte, wieder einmal auf Tournee mit dem Orchester. Der Junge saß in seinem Zimmer und hörte Punkrock. Seine Tür hatte er fest verschlossen, denn auch die Mutter mochte keinen Punkrock. Sie stand in der Küche und schälte Kartoffeln. Als sich plötzlich die Tür des Hauses öffnete und ganz überraschend der Vater eintrat. »Wo kommst du denn her?«, fragte die Frau ihren Mann und schaute ihn ganz entsetzt an. Tatsächlich war die Rückkehr des Vaters erst in einigen Tagen erwartet worden. »Der Mistkerl hat sich den Arm gebrochen«, schnaubte der Vater. Und wen er mit diesem Mistkerl meinte, wurde nur zu schnell klar. Den Dirigenten nämlich, des Orchesters. Vor dem vereisten Hintereingang eines Konzerthauses war der bedauernswerte Mann, als er kurz austreten und eine Zigarette rauchen wollte, offensichtlich gestürzt und so unglücklich zu Boden geprallt, dass nun ausgerechnet sein rechter Dirigentenarm gebrochen war. »Kann er nicht mit links dirigieren?«, fragte die Frau. »Meinetwegen könnte er ganz zu Hause bleiben«, spottete der Mann verächtlich. »Ich jedenfalls kann auch ohne ihn spielen.« »Nun spiel dich mal nicht so auf«, sagte die Frau und fügte hinzu, »vergiss bitte nie, du spielst gerade einmal die zweite Geige.« Der Junge, der keinen Punkrock hören durfte. In der Ehe seiner Eltern stimmte es schon lange nicht mehr. Die Frau war enttäuscht von ihrem Mann. Und das ließ sie ihn bei nahezu jeder Gelegenheit spüren. Sie hielt ihn für einen Blender und machte sich selbst bittere Vorwürfe, auf sein einstiges Werben um ihre Gunst so leichtfertig hereingefallen zu sein. Nun hatte sie den Salat. Oder genauer, einen Mann, der stets nur noch von Fugen schwadronierte, vom Presto einer B-Dur-Sonate, vom ersten, zweiten oder dritten Satz. Der selbst beim Essen mahnte, man möge die Suppe Legato zu sich nehmen und nicht Staccato. Dieser Mann stand nun unerwartet in der Tür, legte den Kopf zurück, schwieg und schien sekundenlang angestrengt zu lauschen. Punkrock, entfuhr es ihm dann und wie von einer Hornisse gestochen, raste er folgerichtig ins Zimmer seines arglosen Sohnes, trat vor ihn hin, holte kräftig mit der rechten Hand aus und verpasste dem Jungen eine schallende Ohrfeige. Punkrock, fragte er dabei drohend, holte erneut aus und verpasste dem Jungen einen zweiten Schlag. Hier hast du noch mehr, Punkrock, brüllte er dabei, riss das Kabel der Anlage aus der Steckdose und stürmte hinaus in die Küche. Crescendo, crescendo, rief er nun in Richtung seiner Frau. Das Wasser kocht. Der Junge, der keinen Punkrock hören durfte. Der arme Kerl. Für seinen Vater war alles, was nicht zumindest entfernt nach klassischer Musik klang, reines Teufelswerk. Und der Fanatismus dieses Mannes beschränkte sich beileibe nicht nur auf die eigenen vier Wände. Auch außerhalb des Hauses konnte der Mann zur echten Furie werden. Einmal etwa, als der Junge seine Konfirmation feierte, kam die ganze Familie zusammen und gemeinsam ging es in ein hochvornehmes Restaurant. Ein ganzer Saal war für die nicht gerade kleine Sippe reserviert worden. Die Mutter hatte mit dem Koch des Hauses das Essen bereits im Vorfeld abgesprochen. Aalsülze mit Backpflaumen, damit sollte es losgehen. Später dann würde Deichlammrücken mit Rosmarinsoße gereicht werden. Dazu als Beilage Linsenplinsen. Das sind kleine Pfannkuchen aus Buchweizenmehl mit Linsen. Für das Dessert dann war geeiste Quarkmousse mit Erdbeeren, Himbeeren und feinen Kiwiwürfeln verabredet worden. Alles also schien bis ins kleinste Detail gut geplant. War es vermutlich auch, mit Ausnahme freilich der Musik. Vier kleine Boxen, kaum sichtbar an den über und über mit Hirschgeweihen behängten Wänden angebracht, transportierten eine Musik in den Saal, die den Vater des Jungen, der keinen Punkrock hören durfte, umgehend zur Weißglut brachten. Kein Zweifel, aus den Boxen dröhnte Punkrock. Und als die junge Kellnerin mit Tabletts beladen den Saal betrat, herrschte der Vater sie an und befahl ihr sofort, die Musik abzuschalten. Die junge Frau kratzte sich etwas verlegen am Oberarm, dort, wo unübersehbar ein Tattoo mit der Aufschrift Beatsteaks angebracht war. Ihre Beats brauchen wir nicht, schrie der Vater sie nun an. Und wer sich Steaks so wie sie auf den Arm tätowiert, sollte vielleicht besser anderen Leuten die Haare schneiden oder gleich ganz zu Hause bleiben. Mein Steak jedenfalls möchte ich schon gerne mit E und auch mit A essen. Und zwar so nur. Medium gis dur. Oh, Der Junge, der keinen Punkrock hören durfte. Der Tag seiner Konfirmation war ein wirklich schlimmer Tag. Eine peinliche Geschichte, die nur deshalb nicht eskalierte, weil irgendwann der Onkel des Jungen, ein rundlicher Gemüsebauer aus einer Kleinstadt am Niederrhein, dem Vater ins Wort fiel und ihn ermahnte, sich nun doch bitte ein wenig zu beruhigen. »Schau, Alfons«, sagte er, »so sind die jungen Leute. Manchmal schlagen sie ein wenig über die Stränge. Soll man ihnen dafür den Kopf abreißen?« Und während der Vater noch überlegte, wie diese Frage am besten zu beantworten sei, fuhr der rundliche Gemüsebauer fort und berichtete von einer Begebenheit, die sich zuletzt vor seinem Hof zugetragen hatte. »Ich war gerade mit den Salatpflanzen beschäftigt«, sagte er. »Da hörte ich plötzlich klatschende Geräusche, so als würde jemand etwas vor die Hauswand werfen. Als ich mich umdrehte, sah ich tatsächlich, wie jemand offenbar versuchte, rohe Eier durchs geöffnete Fenster ins Haus zu werfen. Hinter der alten Kastanie sah ich dann plötzlich drei junge Kerle, die ich auf Anhieb erkannte. Einer von ihnen kickt seit 10 Jahren bei uns im Dorfverein. Und glaube bitte nicht, er hätte jemals auch nur ein Tor geschossen. Möller heißt er. Alle rufen ihn nur Mölli. Und die Kinder schreien im Hof, Mölli, du bist doof. Doch wie ich ihn jetzt sehe, staune ich nicht schlecht. Denn jeder seiner Eierwürfe landet punktgenau im geöffneten Fenster. Während die Würfe seiner beiden Freunde ihr Ziel deutlich verfehlen. Der Vater des Jungen, der keinen Punkrock hören darf, blickt den rundlichen Gemüsebauern aus einer Kleinstadt vom Niederrhein, als dieser seine Geschichte beendet hat, etwas misstrauisch an und fragt, »Bist du etwa nicht dazwischen gegangen und hast dem Spuk ein Ende bereitet?« »Nein«, sagt der rundliche Gemüsebauer, »ich habe gesagt, Mölli, das machst du toll.« »Na, ich hätte dem was gefiedelt«, sagt nun der Vater, »und zwar in Fis-Moll.« I'm Der Junge, der keinen Punkrock hören durfte. Als im Sommer die großen Ferien vor der Tür standen, musste der Vater wieder auf Tournee. Nervös und aufgeregt stapfte er durch die Wohnung und rief immer wieder: Wo habe ich nur meine Geige? Nimm doch die zweite Geige, rief die Frau des Vaters spöttisch und auch ein wenig verbittert aus. Sie ließ einfach keine Gelegenheit verstreichen, ihn, ihre Enttäuschung über einen zweiten Geiger als Mann spüren zu lassen. Oft genug war zudem das Geld im Hause knapp. Auch jetzt reichte es kaum für hinten und noch weniger für vorn. Der Junge, der keinen Punkrock hören durfte, hatte mit seiner Großtante ursprünglich ein Festival der klassischen Musik in Italien besuchen sollen. Doch diese Reise erwies sich nun als viel zu teuer. Stattdessen sollte der arme Junge seine Ferien nun in einer Kleinstadt am Niederrhein auf dem Hof seines Onkels, des rundlichen Gemüsebauern, verbringen. »Ich werde mich genau erkundigen«, gab der Vater ihm mit auf den Weg, »und wehe, ich erfahre, dass du auch nur eine Note Punkrock hörst. Das Donnerwetter dann wird größer sein als das Finale im...« Undeutlich stammelte er den Namen einer italienischen Oper und suchte weiter nach seiner Geige. Kurze Zeit später fuhr der Junge, der keinen Punkrock hören durfte, zu seinem Onkel. Die Tage verstrichen, einer war so langweilig wie der andere. Eines Tages, am frühen Abend allerdings, änderte sich das. Vom benachbarten Fußballplatz flog ein Ball auf den Hof des rundlichen Gemüsebauern direkt vor die Füße des Jungen, der keinen Punkrock hören durfte. Und kurze Zeit später erschien ein junger Kerl und blickte sich suchend um. »Hallo«, sagte er, als er den Jungen erblickte. »Ich bin der Mölli und suche meinen Ball.« »Hab das Tor nicht getroffen«, fügte er kleinlaut hinzu. Der Junge musste lachen und warf Mölli den Ball zu. Auch Mölli lachte nun. »Komm doch mit rüber und spiel mit uns«, sagte Mölli nun. Der Junge zeigte ein wenig ratlos auf seine Hose mit Bügelfalten und sein weißes Oberhemd mit Manschetten. »Wie soll das gehen?«, erwiderte er traurig. »Kannst doch trotzdem mitkommen«, sagte Mölli. »Ich habe ein Auto. Wir können ja noch durchs Dorf fahren.« Der Junge, der keinen Punkrock hören durfte, willigte ein und folgte Mölli. Der Junge, der keinen Punkrock hören durfte. Kurze Zeit später, es dunkelte bereits. Alle hatten den Bolzplatz verlassen und Mölli und der Junge kurften im Wagen durch den Ort. Mölli steckte eine CD in die Anlage des Wagens und aus den Boxen dröhnte Punkrock. Der Junge, der keinen Punkrock hören durfte, erschrak und bat Mölli inständig, die Musik auszuschalten. Dann gab er ihm eine CD mit klassischer Musik, die sein Vater ihm zugesteckt hatte, und sagte, spiel lieber dies hier, ist besser. Du kennst meinen Vater nicht. Mölli zuckte mit den Achseln und warf die Musik des Jungen ein. Was ist denn das für ein Schrott? Fragte er dann und parkte kurze Zeit später den Wagen am Parkplatz vor der Kirche. Da drüben steht mein Mädchen, sagte Mölli und machte bereits Anstalten, den Wagen zu verlassen. Ich bin in ein paar Minuten wieder da, flötete er und verschwand. Nur wenig später. Am geöffneten Fenster des Beifahrersitzes tauchte plötzlich ein Mädchen auf. Zwischen seinen Lippen balancierte es eine Zigarette und fragte den Jungen, der keinen Punkrock hören durfte, hast du mal Feuer? Der Junge errötete. Noch nie hatte er mit einem bildhübschen Mädchen wie diesem gesprochen und brachte auch jetzt kaum ein Wort heraus. Stattdessen kramte er hastig und hilflos im Wagen herum. Lass mal, sagte das Mädchen, ging um den Wagen herum, öffnete die Fahrertür, nahm auf Möllis Fahrersitz Platz und sagte, ich kenne doch den Mölli. Und siehe da, Sekunden später hielt es ein Feuerzeug in der Hand. Du hörst aber eigenartige Musik, sagte das Mädchen nun und blies dem Jungen, der keinen Punkrock hören durfte, den blauen Dunst ihrer Zigarette direkt ins Gesicht. Ach, mein Leben ist ein Tollhaus, sagte der und blickte seine Nachbarin traurig an dabei. Auch die schaute ihn an. Sie hatte seine Worte nicht ganz mitbekommen. Mein Leben ist ein Tollhaus. Sie aber hatte verstanden, du siehst toll aus. Ihre Gesichter waren sich plötzlich ganz nah und unvermittelt berührten sich ihre Lippen. Mölli kam und kam derweil nicht zurück und irgendwann fragte das Mädchen, sollen wir zu mir gehen oder weiter diese Musik hören? Der Junge, der keinen Punkrock hören durfte, überlegte, was er antworten solle und dachte plötzlich an seinen Onkel, den rundlichen Gemüsebauern. Wenn der morgens unschlüssig darüber war, ob er erst in die Gurken oder aber erst in die Salatbeete stapfen sollte, nahm er eine Münze und drehte sie, bis sie fiel. Kopf oder Zahl, Gurke oder Salat. Lass uns eine Münze drehen, sagte der Junge. Gut, sagte das Mädchen. Bei Zahl gehen wir zu mir. Und bei Kopf gehen wir zu dir, sagte der Junge, kramte eine Münze aus der Tasche und drehte sie. Was dann geschah, wissen nur die Sterne in sternenklarer Nacht. Immerhin, sie berichten, der Junge habe am Ende sogar ein wenig gelacht. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talk Radio. There's a time to leave, there's a time.